nun auch der Führer. Der Reichstagspräsident eröffnet die Sitzung. Ich eröffne die Sitzung des Reichstages. Meine Herren Abgeordneten, ich bitte Sie, von den Plätzen zu erheben und als erstes all der tapferen deutschen Soldaten zu gedenken, die nun seit unserer letzten Sitzung den Heldentod für das Vaterland gestorben sind. Wir gedenken ihrer aller und gleichzeitig mit ihnen gedenken wir auch der trauernden Hinterbliebenen, die aber in stolzer Trauer über den Heldentod ihrer Angehörigen sein dürfen. Denn dieses edle Blut ist es, das die gewaltigen Siege Deutschlands gesichert hat. Ich stelle fest, dass Sie es zu Ehren unserer toten Kameraden erhoben haben. Mein Führer, ich bitte Sie, zu uns zu sprechen. Sie geht zur Neige. Ein Jahr größter Entscheidungen steht vor uns. In dieser ernsten Zeit spreche ich zu Ihnen, Abgeordnete des Reichstags, als den Vertretern der deutschen Nation. Allein darüber hinaus soll das ganze deutsche Volk von diesem Rückblick Kenntnis nehmen und von den Entscheidungen, die uns Gegenwart und Zukunft aufzwingen. Nach der abermaligen Ablehnung meines Friedensangebotes im Jahr 1940 durch den derzeitigen britischen Ministerpräsidenten und der ihn tragenden oder beherrschenden Clique war es klar, dass dieser Krieg gegen alle Gründe der Vernunft und der Notwendigkeit mit den Waffen bis zum Ende durchgekämpft werden muss. Sie kennen mich, meine alten Parteigenossen, dass ich stets ein Feind halber oder schwächlicher Entschlüsse war. Wenn die Vorsehung es so gewollt hat, dass dem deutschen Volk dieser Kampf nicht erspart werden kann, dann will ich ihr dafür dankbar sein, dass sie mich mit der Führung eines historischen Ringes betraute, das für die nächsten 500 oder 1000 Jahre nicht nur unsere deutsche Geschichte, sondern die Geschichte Europas, ja der ganzen Welt, entscheidend gestalten wird. Das deutsche Volk und seine Soldaten arbeiten und kämpfen heute nicht nur für sich und ihre Zeit, sondern für kommende, ja fernste Generationen. Eine geschichtliche Revision einmaligen Ausmaßes wurde uns vom Schöpfer aufgetragen, die zu vollziehen wir nunmehr verpflichtet sind. Der schon kurz nach der Beendigung des Kampfes in Norwegen mögliche Waffenstillstand im Westen zwang die deutsche Führung zuallererst die gewonnenen politisch, strategisch und wirtschaftlich wichtigen Gebiete militärisch zu sichern. So haben die damals eroberten Länder seitdem ihre Widerstandsmöglichkeit wesentlich verändert. Vom Kirkenes bis zur spanischen Grenze erstreckt sich ein Gürtel von Stützpunkten und Befestigungen größten Ausmaßes. Zahllose Flugplätze wurden gebaut, wurde im hohen Norden zum Teil aus dem Urgestein des Granits gesprengt. Marinebasen erhielten Schutzbauten für U-Boote in einem Ausmaß und in einer Stärke, dass sie sowohl von See aus als auch von der Luft aus praktisch unverletzbar sind. Der Verteidigung selbst dienen mehr als 1.500 neue Batterien, die an Stellungen erkundet, geplant und ausgebaut werden mussten. Ein Netz von Straßen und Eisenbahnen wurde angelegt, sodass heute die Verbindung zwischen der spanischen Grenze bis Bezamo unabhängig vom Meere sichergestellt ist. Pioniere und Baupavillone der Marine, des Heeres und der Luftwaffe in Verbindung mit der Organisation Club haben die Anlagen geschaffen, die dem Westwall im Nichts nachstehen. An ihrer Verstärkung wird unentwegt weitergearbeitet. Es ist mein unbeirrbarer Entschluss, diese europäische Front für jeden Feind unangreifbar zu machen. Diese auch über den letzten Winter in fortgesetzte Arbeit, defensiver Art, fand ihre Ergänzung durch eine offensive Kriegführung, wie sie durch die jahreszeitlichen Verhältnisse bedingt möglich war. Deutsche Überwasser- und Unterwasser-Seestreitkräfte führten ihren stetigen Vernichtungskrieg gegen die britische und die ihr dienstbare Kriegs- und Handelsmarine weiter. Die deutsche Luftwaffe unterstützte durch Angriffe, durch Aufklärung, die Schädigung der feindlichen Tonnage und brachte in zahllosen Vergeltungsflügen den Engländern eine bessere Vorstellung über den reizenden Krieg, bei dessen Urheber mit in erster Linie sein heutiger Premierminister ist. In diesem Kampf wurde in der Mitte des vergangenen Jahres Deutschland vor allem durch seine italienischen Bundesgenossen unterstützt. Viele Monate lastete das Gewicht eines großen Teils der britischen Macht auf den Schultern des mit uns verbündeten italienischen Staates. Nur infolge der enormen Überlegenheit an schweren Panzern gelang es den Engländern in Nordafrika vorübergehend eine Krise herbeizuführen. Schon am 24. März des vergangenen Jahres aber begann eine kleine Gemeinschaft deutsch-italienischer Verbände unter der Führung Rommels zum Gegenangriff anzutreten. Am 2. April fiel Acidavia, am 4. wurde Benghazi erreicht, am 8. zogen unsere gemeinsamen Verbände in Terna ein, am 11. wurde Tobruk eingeschlossen und am 12. April Pavia besetzt. Das deutsche Afrika-Korps hat umso hervorragenderes geleistet, als den Deutschen rein klimatisch dieser Kriegsschauplatz vollkommen fremd und ungewohnt war. So wie einst in Spanien sind nunmehr in Nordafrika Deutsche und Italiener dem gleichen Feinde stets gemeinsam gegenübergetreten. Während durch diese kühnen Maßnahmen die nordafrikanische Front unserer beiden verbündeten Länder mit dem Blut deutscher und italienischer Soldaten wieder gesichert wurde, zog sich über Europa bereits der unheildrohende Schatten einer entsetzlichen Gefahr zusammen. Der bittersten Not gehorchen, habe ich mich im Herbst 1939 entschlossen, wenigstens den Versuch zu machen, durch das Ausschalten der akuten deutsch-russischen Spannungen die Voraussetzung für einen allgemeinen Frieden zu schaffen. Dies war psychologisch schwer infolge der Gesamteinstellung des deutschen Volkes und vor allem der Partei gegenüber dem Bolschewismus. Sachlich genommen aber leicht, da Deutschland in all den Gebieten, die England als von uns bedroht erklärte und mit Beistandspakten überfiel, tatsächlich immer nur wirtschaftliche Interessen gesehen und vertreten hatte. Denn ich darf Sie erinnern, meine Abgeordneten, dass England im ganzen Früh- und Hochsommer des Jahres 1939 zahlreichen Staaten und Ländern seinen Beistand anbot mit der Behauptung, Deutschland besäße die Absicht, bei ihnen einzufallen und sie ihrer Freiheit zu berauben. Das Deutsche Reich und seine Regierung konnten mit bestem Gewissen daher versichern, dass es sich dabei nur um Unterstellungen handelte, die der Wahrheit in keiner Weise entsprachen. Es kann dazu noch die nüchterne militärische Erkenntnis, dass im Falle eines Krieges, der durch die britische Diplomatie dem deutschen Volk aufgezwungen werden sollte, der Kampf nach zwei Fronten ohnehin nur mit sehr schweren Opfern durchführbar schien. Nachdem außerdem die baltischen Staaten, Rumänien und so weiter, der Annahme der britischen Beistandspakte zugeneigt waren und damit zu erkennen gaben, dass sie ebenfalls an eine solche Bedrohung glaubten, war es für die deutsche Reichsregierung nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht ihrerseits, die Grenzen der deutschen Interessen zu bestimmen. Die betroffenen Länder mussten allerdings auch zum Leidwesen des Deutschen Reiches selbst in kurzer Zeit erkennen, dass der einzige Faktor, der der stärkste Garant gegenüber dem drohenden Osten sein konnte, nur Deutschland war. So wie sie durch ihre eigene Politik die Verbindungen zum Deutschen Reich durchschnitten hatten und stattdessen sich dem Beistand der Macht anvertrauten, die in ihrem sprichwörtlichen Egoismus seit Jahrhunderten nie Beistand gab, sondern stets nur Hilfe forderte, waren sie verloren. Dennoch erregte das Schicksal dieser Länder das stärkste Mitempfinden des deutschen Volkes. Der Winterkampf der Finnen zwang uns ein Gefühl gemischt aus Bitternis und Bewunderung auf. Bewunderung, weil wir selbst als Soldatenvolk für Heldentum und Aufopferung ein empfängliches Herz besitzen. Bitternis, weil wir mit dem Blick auf den drohenden Feind im Westen und auf die Gefahr im Osten militärisch zu helfen nicht in der Lage waren. So wie es klar wurde, dass Sowjetrussland aus der Abgrenzung der politischen deutschen Einflusssphären das Recht ableitete, die außerhalb lebenden Nationen praktisch auszurotten, war das weitere Verhältnis nur noch ein zweckbestimmtes, dem Vernunft und Gefühle feindlich gegenüberstanden. Von Monat zu Monat mehr wurde schon im Jahr 1940 die Erkenntnis gewonnen, dass die Pläne der Männer im Kreml bewusst auf die Beherrschung und damit Vernichtung ganz Europas hinzielten. Ich habe der Nation schon ein Bild des Aufmarsches der russischen militärischen Machtmittel im Osten gegeben. Zu einer Zeit, in der Deutschland nur wenige Divisionen in den an Russland angrenzenden Provinzen besaß. Nur ein Blinder konnte sich übersehen, dass sie hier ein Aufmarsch von weltgeschichtlich einmaligen Dimensionen vollzog. Und zwar nicht, um etwas zu verteidigen, was nicht bedroht war, sondern nur, um etwas anzugreifen, was zur Verteidigung nicht mehr fähig zu sein schien. Wenn die blitzartige Beendigung des Feldzugs im Westen der Moskauer Machthabern auf die Möglichkeit nahm, mit einer sofortigen Erschöpfung des Deutschen Reiches rechnen zu können, so beseitigte dies keineswegs ihre Absichten, sondern verschob nur den Zeitpunkt des Angriffs. Im Sommer 1941 glaubte man den günstigsten Moment des Losschlagens zu sehen. Nun sollte ein neuer Mongolensturm über Europa wegbrausen. Für die gleiche Zeit aber versprach Mr. Churchill auch die Wende des englischen Kampfes gegen Deutschland. Er versucht heute in feiger Weise abzuleugnen, dass er in den Geheimsitzungen des Jahres 1940 im englischen Unterhaus als wesentlichsten Faktor für die erfolgreiche Fortführung und Beendigung dieses Krieges auf den sowjetischen Kriegseintritt hinwies, der spätestens im Jahr 1941 kommen sollte und der England dann in der Lage versetzen würde, auch seinerseits zum Angriff überzugehen. Im Frühling dieses Jahres verfolgten wir deshalb in gewissenhafter Pflicht den Aufmarsch einer Weltmacht, die an Menschen und Material über unerschöpfliche Reserven zur Verfügung schien. Schwere Wolken begannen sich über Europa zusammenzuziehen. Denn, meine Abgeordneten, was ist Europa? Es gibt keine geografische Definition unseres Kontinents, sondern nur eine folgliche und kulturelle. Nicht der Ural ist die Grenze dieses Kontinents, sondern immer jene Linie, die das Lebensbild des Westens von dem des Ostens trennt. Es gab eine Zeit, da war Europa jenes griechische Eiland, in das nordische Stämme vorgedrungen waren, um von dort aus zum ersten Mal ein Licht anzuzünden, das seitdem langsam aber stetig die Welt der Menschen zu erhellen begann. Als diese Griechen den Einbruch der persischen Eroberer abwehrten, da verteidigten sie nicht ihre engere Heimat, die Griechenland war, sondern jenen Begriff, der heute Europa heißt. Und dann wanderte Europa von Hellas nach Rom. Mit dem griechischen Geist und der griechischen Kultur verbanden sich römisches Denken und römische Staatskunst. Ein Weltreich wurde geschaffen, das auch heute noch in seiner Bedeutung und fortzeugenden Kraft nicht erreicht, geschweige denn übertroffen wird, ist. Als aber die römischen Legionen gegenüber dem afrikanischen Ansturm Karthagos in drei schweren Kriegen Italien verteidigten und endlich den Sieg erfochten, war es wieder nicht Rom, für das sie kämpften, sondern das die griechisch-römische Welt umfassende damalige Europa. Der nächste Einbruch gegen diesen Heimatboden der neuen menschlichen Kultur erfolgte aus den Weiten des Ostens. Ein furchtbarer Strom kulturloser Horden ergoss sich aus dem Inneren Asiens bis tief in das Herz des heutigen europäischen Kontinents, brennend, singend und mordend als wahre Geiseln des Herrn. In der Schlacht auf den katalonischen Feldern trafen zum ersten Mal in einem Schicksalskampf von unabsehbarer Bedeutung Römer und Germanen gemeinsam für eine Kultur ein, die von den Griechen ausgehend über die Römer hinweg nur mehr auch die Germanen in ihren Bann gezogen hatte. Europa war gewachsen. Aus Hellas und Rom entstand das Abendland und seine Verteidigung war nunmehr für viele Jahrhunderte nicht nur die Aufgabe der Römer, sondern vor allem auch die Aufgabe der Germanen. In ebenem Maß aber, in dem das Abendland, beleuchtet von griechischer Kultur, erfüllt vom Eindruck der gewaltigen Überlieferungen des Römischen Reichs, durch die germanische Kolonisation seine Räume erweiterte, dehnte sich räumlich jener Begriff, den wir Europa nennen. Ganz gleich, ob nun deutsche Kaiser an uns droht oder auf dem Lechfeld die Einbrüche aus dem Osten abwehrten, oder Afrika in langen Kämpfen aus Spanien zurückgedrängt wurde. Es war immer ein Kampf des werdenden Europas gegenüber einem tiefsten Wesen fremden Umwelt. Wenn einst Rom seine unvergänglichen Verdienste an der Schöpfung und Verteidigung dieses Kontinents zukamen, dann übernahmen nunmehr auch Germanen die Verteidigung und den Schutz einer Völkerfamilie, die unter sich in der politischen Gestaltung und Zielsetzung noch so differenziert und auseinanderweichend sein mochte, im Gesamtbild aber doch eine blutmäßig und kulturell teils gleiche, teils sich ergänzende Einheit darstellt. Und von diesem Europa aus ging nicht nur eine Besiedlung anderer Erdteile vor sich, sondern eine geistige und kulturelle Befruchtung, deren sich nur jener bewusst wird, der gewillt ist, die Wahrheit zu suchen, statt sie zu verleugnen. Es hat deshalb auch nicht England den Kontinent kultiviert, sondern Splitter germanischen Volkstums unseres Kontinents sind als Angelsachsen und Normannen auf diese Insel gezogen und haben hier eine Entwicklung ermöglicht, die sicher einmalig ist. Ebenso hat sich Amerika Europa entdeckt, sondern umgekehrt. Und all das, was Amerika nicht aus Europa bezogen hat, mag wohl einer verjudeten Mischrasse als bewunderungswürdig erscheinen. Europa aber sieht darin nur ein Zeichen des Verfalls in Kunst und kultureller Lebenshaltung, das Erbe jüdischen oder verlegeten Bluteinschlags. Meine Abgeordneten, Männer des Deutschen Reichstags, ich muss diese Ausführungen machen, denn der Kampf, der sich in den ersten Monaten dieses Jahres allmählich aus Unlands bleiblich abzuzeichnen begann und zu dessen Führung dieses Mal in erster Linie das Deutsche Reich berufen ist, geht ebenfalls über die Interessen unseres eigenen Volkes und Landes weit hinaus. Denn so wie einst die Griechen gegenüber den Persern nicht Griechenland und die Römer gegenüber den Katharern nicht Rom, Römer und Germanen gegenüber den Hunden nicht das Abendland, deutsche Kaiser gegenüber Mongolen nicht Deutschland, spanische Helden gegenüber Afrika nicht Spanien, sondern alle Europa verteidigt haben, so kämpft Deutschland auch heute nicht für sich selbst, sondern für unseren gesamten Kontinent. Zeichen, dass diese Erkenntnis im Unterbewusstsein der meisten europäischen Völker heute so tief ist, dass sie, sei es durch offene Stellungnahme, sei es durch den Zustrom von Freiwilligen, an diesem Kampf teilnehmen. als die deutschen und italienischen Armeen am 6. April dieses Jahres zum Angriff gegen Jugoslawien und Griechenland antraten, war dies die Einleitung des großen Kampfes, in dem wir uns zurzeit noch befinden. Denn die Revolte, die in Belgrad zum Sturz des ehemaligen Prinzregenten und seiner Regierung führte, war bestimmend für den weiteren Ablauf der Geschehnisse in diesem Raum Europas. Wenn auch England an diesem Putsch maßgebend beteiligt war, spielte doch die Hauptrolle Sowjetrussland. Was ich Herrn Molotow anlässlich seines Besuches in Berlin verweigert hatte, glaubte Stalin nunmehr auf dem Umweg einer revolutionären Bewegung auch gegen unseren Willen erreichen zu können. Ohne Rücksicht auf die abgeschlossenen Verträge weiteten sich die Absichten der bolschewistischen Machthaber. Der Freundschaftspakt mit dem neuen revolutionären Regime erhellte blitzartig die Nähe der drohenden Gefahr. Was von der deutschen Wehrmacht in diesem Feldzug geleistet wurde, fand im Deutschen Reichstag am 4. Mai 1941 seine Würdigung. Was auszusprechen mir damals aber leider versagt bleiben musste, war die Erkenntnis, dass wir mit rasender Schnelligkeit der Auseinandersetzung mit einem Staat entgegengingen, der im Augenblick des Balkanfeldzuges nur deshalb noch nicht eingriff, weil sein Aufmarsch noch nicht vollendet und die Benutzung der Flughäfen, vor allem infolge der an diese Jahreszeit erst eintretenden Schneeschmelze und damit der Grundlosmachung der Rollfelder unmöglich war. Meine Abgeordneten, soeben im Jahr 1940 durch Mitteilungen aus der englischen Unterhaus und durch Beobachtung der russischen Truppenverschiebungen an unseren Grenzen die Möglichkeit der Entstehung einer Gefahr im Osten des Reiches bewusst wurde, erteilte ich sofort die Anweisung zur Aufstellung zahlreicher neuer Panzermotor-Infanteriedivisionen. Die Voraussetzungen dafür waren sowohl personell als auch materiell reichlich vorhanden. Wie ich Ihnen, meine Abgeordneten, und überhaupt dem ganzen deutschen Volk nur eine Versicherung geben kann. Wenn man auch in den Demokratien von Rüstung, wie leicht begreiflich, sehr viel redet, dann wird aber trotzdem im nationalsozialistischen Deutschland dafür immer noch mehr gearbeitet. Es war in der Vergangenheit so, und es ist ja heute nicht anders. Jedes Jahr wird uns mit vermehrten und vor allem auch besseren Waffen dort finden, wo die Entscheidungen fallen. Trotz aller Einsicht in die Notwendigkeit, unter keinen Umständen dem Gegner die Möglichkeit zu bieten, den ersten Stoß in unser Herz tun zu können, war der Entschluss in diesem Fall doch ein sehr schwerer. Wenn die Artikelschreiber unserer demokratischen Zeitungen heute erklären, dass ich bei genauerer Kenntnis der Stärke des bolschewistischen Gegners es mir überlegt haben würde, zum Angriff zu schreiten, so verkennen sie ebenso sehr die Lage wie meine Person. Ich habe keinen Krieg gesucht, sondern habe im Gegenteil alles getan, um ihn zu vermeiden. Ich würde aber pflichtvergessen und gewissenlos handeln, wenn ich es trotz der Kenntnis der Unvermeidbarkeit eines Waffenganges versäumen würde, die daraus einzig möglichen Konsequenzen zu ziehen. Weil ich Sowjetrussland für die tödlichste Gefahr, nicht nur des Deutschen Reiches, sondern für ganz Europa hielt, habe ich mich entschlossen, wenn möglich noch wenige Tage vor Ausbruch dieser Auseinandersetzung selbst das Signal zum Angriff zu geben. Für die Tatsache der Absicht aber des russischen Angriffes liegt heute ein wahrhaft erdrückendes und authentisches Material vor. Ebenso sind wir uns im Klaren über den Zeitpunkt, an dem dieser Angriff stattfinden sollte. Angesichts der uns vielleicht im ganzen Umfang, aber wirklich erst heute bewusst gewordenen Größe der Gefahr, kann ich dem Herrgott nur danken, dass er mich zur richtigen Stunde erleuchtet hat und mir die Kraft schenkte, das zu tun, was getan werden musste. Verdanken nicht nur Millionen deutscher Soldaten ihr Leben, sondern ganz ganz Europa sein Dasein. Denn das darf ich heute aussprechen. Wenn sich diese Welle von über 20.000 Panzern, Hunderten an Divisionen, Zehntausenden an Geschützen, begleitet von mehr als 10.000 Flugzeugen, unversehens über das Reich in Bewegung gesetzt haben würde, wäre Europa verloren gewesen. Das Schicksal hat eine Reihe von Völkern bestimmt, durch den Einsatz ihres Blutes diesen Stoß zuvorzukommen, beziehungsweise ihn aufzufangen. Hätte sich Finnland nicht sofort entschlossen, zum zweiten Mal die Waffen zu ergreifen, dann würde die gemächliche Bürgerlichkeit der anderen nordischen Staaten schnell ihr Ende gefunden haben. Deutsche Reich nicht mit seinen Soldaten und Waffen vor diesen Gegner getreten, würde ein Strom in Europa gebrandet sein, der die lächerliche britische Idee der Aufrechterhaltung des europäischen Gleichgewichts in ihrer ganzen Geistlosigkeit und stupiden Tradition einmal für immer erledigt hätte. Würden nicht Slowaken, Ungarn und Rumänen den Schutz dieser europäischen Welt mitgenommen haben, dann wären die bolschewistischen Horden wie der Hundenschwarm eines Attila über die Donauländer gebraust und an den Gefilden des Ionischen Meeres würden heute Tataren und Mongolen die Revision des Vertrags von Montreux erzwingen. Hätten nicht Italien, Spanien, Kroatien ihre Divisionen gesendet, dann würde nicht die Abwehr einer europäischen Front entstanden sein, die als Proklamation des Begriffs des neuen Europas ihre werbende Kraft auch auf alle anderen Völker ausstrahlen ließ. Aus diesem ahnungsvollen Erkennen heraus sind von Nord- und Westeuropa die Freiwilligen gekommen. Norweger, Dänen, Holländer, Flamen, Belgier und so weiter, ja selbst Franzosen, die dem Kampf der verbündeten Mächte der Achse im wahrsten Sinn des Wortes den Charakter eines europäischen Kreuzzuges geben. Es ist noch nicht die Zeit, über die Planung und Führung dieses Feldzugs zu sprechen. Allein ich glaube schon jetzt, in diesem gewaltigsten Kampf aller Zeiten, bei dem sich durch die Größe des Raums, die Vielzahl und Gewalt der Ereignisse nur zu leicht die einzelnen Eindrücke erwischen und in der Erinnerung verblassen, in wenigen Sätzen auf das Erreichte hinweisen zu dürfen. Am 22. Juni begann im grauen Morgen der Angriff. Mit unwiderstehlicher Kühnheit waren jene Grenzbefestigungen durchstoßen worden, die bestimmt waren, den russischen Aufmarsch gegen uns vor jeder Überraschung zu sichern. Schon am 23. Juni war Grodno gefallen. Am 24. Juni waren nach der Einnahme von Brest-Litowsk die Zitadelle niedergekämpft und ebenso Wilno und Kovno genommen. Am 26. Juni fiel Lüneburg. Am 10. Juli wurden die ersten beiden großen Fassungsschlachten bei Bialystok und Minsk abgeschlossen. 324.000 Gefangene, 3.332 Panzer und 1.809 Geschütze fielen in unsere Hand. Schon am 13. Juli erfolgte an fast allen entscheidenden Stellen der Durchbruch durch die Stalinlinie. Am 16. fiel nach schweren Kämpfen Smolensk, denn am 19. Juli deutsche und rumänische Verbände den Übergang über den Dniester erzwangen. Am 6. August wurde in vielen Kesseln die Schlacht von Smolensk beendet. Wieder marschierten in deutsche Gefangenschaft 310.000 Russen, deren 3.205 Panzer und 3.120 Geschütze teils als vernichtet, teils als Beute gezählt werden konnten. Schon 3 Tage später vollendete sich das Schicksal einer weiteren russischen Heeresgruppe. Am 9. August wurden in der Schlacht von Uman wieder 103.000 Sowjetrussen gefangen, 317 Panzer, 1.100 Geschütze zerstört oder erbeutet. Am 17. August fiel Nikolajew, am 21. wurde Kherson genommen. Am selben Tag fand die Schlacht bei Gomel ihren Abschluss mit 84.000 Gefangenen, 144 Panzern und 848 Geschützen, die abermals teils erbeutet, teils vernichtet worden waren. Am 21. August wurden die russischen Stellungen zwischen dem Ilmen- und Peipussee durchbrochen. den am 26. August der Brückenkopf um Dnipropetrovsk in unsere Hände kam. Schon am 28. des gleichen Monats zogen deutsche Truppen nach schweren Kämpfen in Reval und Baltisport ein, während am 30. Viipuri durch die Finnen genommen wurde. Mit der am 8. September folgten Eroberung von Schlüsselburg wurde Leningrad endgültig auch nach dem Süden abgeschlossen. Am 16. September gelang es, die Brückenköpfe über den Dnieper zu bilden. Und schon am 8. September fiel Poltawa in die Hand unserer Soldaten. Am 19. September erstürmten deutsche Verbände die Zitadelle von Kiew und am 22. wurde die Eroberung von Oesel durch die Einnahme der Hauptstadt gekrönt. Nunmehr aber erst reiften die größten Operationen zu den erwarteten Erfolgen heran. Am 27. September war die Schlacht bei Kiew abgeschlossen. 665.000 Gefangene setzten sich in endlosen Kolonnen nach Westen in Bewegung. 884 Panzer, 3.178 Geschütze blieben in den Kesseln als Beute liegen. Schon am 2. Oktober begann die Durchbruchsschlacht nunmehr in der Mitte der Ostfront, während am 11. Oktober die Schlacht am Asowschen Meer ihren erfolgreichen Abschluss fand. Wieder wurden 107.000 Gefangene, 212 Panzer, 672 Geschütze gezählt. Am 16. Oktober erfolgte nach hartem Kampf der Einzug der deutschen und rumänischen Verbände in Odessa. Am 18. Oktober war die am 2. Oktober begonnene Durchbruchsschlacht in der Mitte der Ostfront mit einem neuen, weltgeschichtlich einmaligen Erfolg beendet. 663.000 Gefangene waren das eine Ergebnis. 1.242 Panzer, 5.452 Geschütze, teils vernichtet und teils erbeutet das andere. Am 21. Oktober wurde die Eroberung von Dagu abgeschlossen. Am 24. Oktober das Industriezentrum Kharkov genommen. Am 28. Oktober in schwersten Kämpfen der Zugang zur Krim endgültig erzwungen. Und schon am 2. November die Hauptstadt Simferopol erstürmt. Am 6. November war die Krim durchstoßen bis Kertsch. Am 1. Dezember aber betrug die Gesamtzahl der gefallenen Sowjetrussen 3.806.865. Die Zahl der Vernichteten oder erbeuteten Panzer betrug 21.391, die der Geschütze 32.541 und die der Flugzeuge 17.322. Im gleichen Zeitraum wurden 2.191 britische Flugzeuge abgeschossen. Durch die Kriegsmarine 4.170.611 Bruttoregistertonnen, durch die Luftwaffe 2.346.080 Bruttoregistertonnen versenkt, also zusammen 6.516.791 Bruttoregistertonnen vernichtet. Meine Abgeordneten, mein deutsches Volk, das sind nüchterne Tatsachen und vielleicht trockene Zahlen. Mögen Sie aber nie die Geschichte und vor allem dem Bewusstsein und der Erinnerung unseres eigenen deutschen Volkes entschwinden. Denn hinter diesen Zahlen verbergen sich die Leistungen, Opfer und Entbehrungen, stehender Heldenmut und die Todesbereitschaft von Millionen der besten Männer unseres eigenen Volkes und der mit uns verbündeten Staaten. Musste erkämpft werden mit dem Einsatz der Gesundheit und des Lebens und unter Anstrengungen, von denen die Heimat wohl kaum eine Ahnung hat. In endlose Fernen marschieren, gequält von Hitze und Durst, oft fast bis zur Verzweiflung gehemmt durch den Schlamm grundloser Wege, vom Weißen bis zum Schwarzen Meer den Unbilden eines Klimas ausgesetzt, das von der Glut der Juli- und Augusttage sich senkte, bis zu den Winterstürmen des November und Dezember. Gepeinigt von Insekten, Leiden unter Schmutz und Ungeziffer, frierend in Schnee und Eis, haben sie gekämpft. Die Deutschen und die Finnen, die Italiener, Slowaken, Ungarn und Rumänen, die Kroaten, die Freiwilligen aus den nordischen und westeuropäischen Ländern, alles in allem die Soldaten der Ostfront. Der Sinners allein wird dieser Bewegung nunmehr eine Hemmung auferlegen. Der Einbruch des Sommers wird die Bewegung wieder nicht mehr verhindern können. Ich will an diesem Tag keine einzelnen Waffen nennen, will keine Führung rühmen. Sie haben alle ihr Höchstes gegeben. Und doch verpflichten Einsicht und Gerechtigkeit eines immer wieder festzustellen. Von all unseren deutschen Soldaten trägt so wie einst auch heute die schwerste Last des Kampfes unsere einzig dastehende Infanterie. Vom 22. Juni bis 1. Dezember hat das deutsche Heer in diesem Heldenkampf verloren 158.773 Tote, 563.082 Verwundete und 31.191 Vermisste. Die Luftwaffe 3.231 Tote, 8.453 Verwundete, 2.028 Vermisste. Die Kriegsmarine 310 Tote, 232 Verwundete und 115 Vermisste. Mithin die deutsche Wehrmacht zusammen 162.214 Tote, 571.767 Verwundete und 33.334 Vermisste. Also an Toten und Verwundeten etwas mehr als das Doppelte der Sommerschlacht des Weltkriegs. An Vermissten etwas weniger als die Hälfte der damaligen Zahl. Alles aber Väter und Söhne unseres deutschen Volkes. Und nun lassen Sie mich demgegenüber zu jener anderen Welt Stellung nehmen, die ihren Repräsentanten in dem Mann hat, der während die Völker und ihre Soldaten in Schnee und Eis kämpfen, in taktvoller Weise vom Kaminfeuer aus zu plaudern pflegt und damit also vor allem von jenem Mann, der der Hauptschuldige an diesem Krieg ist. Als ich im Jahr 1939 die Lage der Nationalitäten im damaligen polnischen Staat als immer unerträglich erwies, versuchte ich zunächst auf dem Weg eines billigen Ausgleichs die untragbar gewordenen Zustände zu beseitigen. Es schien eine gewisse Zeit so, als ob die polnische Regierung selber ernstlich erwogen hätte, einer vernünftigen Lösung zuzustimmen. Ich darf jedoch einfügen, dass bei all diesen Vorschlägen von deutscher Seite nichts gefordert wurde, was nicht schon früher deutsches Eigentum gewesen war. Ja, dass wir im Gegenteil auf sehr viel Verzicht leisteten, was vor dem Weltkrieg Deutschland gehörte. Sie erinnern sich noch der dramatischen Entwicklung dieser Zeit, dass sich fortgesetzte Höhen Opfer der deutschen Volksgruppe. Sie sind, meine Abgeordneten, am besten in der Lage, die Schwere dieser Blutopfer zu ermessen, wenn sie sie im Vergleich setzen zu den Opfern des jetzigen Krieges. Denn der bisherige Feldzug im Osten hat die gesamte deutsche Wehrmacht rund 160.000 Tote gekostet. Allein im tiefsten Frieden sind damals in wenigen Monaten in Polen allein über 62.000 Volksdeutsche zum Teil unter grausamsten Martern getötet worden. Dass das Deutsche Reich ein Recht besaß, solche Zustände an seiner Grenze zu beanstanden und auf ihre Beseitigung zu drängen, überhaupt auch auf seine Sicherheit bedacht zu sein, dürfte wohl kaum bestritten werden in einer Zeit, in der andere Länder Elemente ihrer Sicherheit sogar in fremden Kontinenten suchen. Die Probleme, die korrigiert werden sollten, waren territorial genommen unbedeutend. Im Wesentlichen handelt es sich um Danzig und um die Verbindung der abgerissenen Provinz Ostpreußen mit dem übrigen Reich. Schwerer wogen die grausamen Verfolgungen, denen die Deutschen gerade in Polen ausgesetzt waren. Ein nicht minder schweres Schicksal hatten dort übrigens auch die anderen Minoritäten zu dulden. Als sich nun in den Augusttagen die Haltung Polens dank der als Flankenvollmacht ausgestellten Garantie Englands immer mehr verstärkte, sah sich die deutsche Reichsregierung und zwar zum letzten Mal veranlasst, einen Vorschlag zu unterbreiten. Aufgrund dessen sie bereit war, in Verhandlungen mit Polen einzutreten und von denen sie dem damaligen englischen Botschafter wörtlich Kenntnis gab. Ich darf diese Vorschläge am heutigen Tag der Vergessenheit entreißen und sie immer wieder zur Erinnerung bringen. Vorschlag für eine Regelung des Danzig-Korridor-Problems sowie der deutsch-polnischen Minderheitenfrage. zwischen dem Deutschen Reich und Polen ist zurzeit so, dass jeder weitere Zwischenfall zu einer Entladung der beiderseits in Stellung gegangenen militärischen Streitkräfte führen kann. Jede friedliche Lösung muss so beschaffen sein, dass sie nicht bei nächster Gelegenheit in diesem Zustand ursächlich bedingende Ereignisse wiederholen könnten. Und dadurch nicht nur der Osten Europas, sondern auch andere Gebiete in die gleiche Spannung versetzt werden. Die Ursachen dieser Entwicklung liegen erstens in der unmöglichen Grenzziehung, die sie durch das Versailler Diktat vorgenommen wurden, zweitens in der unmöglichen Behandlung der Minderheiten in abgetrennten Gebieten. Ich komme nun zu den Vorschlägen selbst. Erstens, aus diesen Erwägungen ergeben sich folgende praktische Vorschläge. Die freie Stadt Danzig kehrt aufgrund ihres rein deutschen Charakters sowie des einmütigen Willens ihrer Bevölkerung sofort in das Deutsche Reich zurück. Zweitens, das Gebiet des sogenannten Korridors, das von der Ostsee bis zu der Linie Marienwerder, Graudenz, Kulm, Bromberg diese Städte einschließend und dann etwa westlich nach Schönland gereicht, wird über seine Zugehörigkeit zu Deutschland und zu Polen selbst entscheiden. Zu diesem Zweck wird dieses Gebiet eine Abstimmung vornehmen. Abstimmungsberechtigt sind alle Deutschen, die am 1. Januar 1918 in diesem Gebiet wohnhaft waren oder bis zu diesem Tag dort geboren wurden. Und desgleichen alle an diesem Tage in diesem Gebiet wohnhaft gewesenen oder bis zu diesem Tag dort geborenen Polen, Kaschuben und so weiter. Die aus diesem Gebiet vertriebenen Deutschen kehren zur Erfüllung der Abstimmung zurück. Zur Sicherung einer objektiven Abstimmung sowie zur Gewährleistung der dafür notwendigen umfangreichen Vorarbeiten wird dieses erwähnte Gebiet ähnlich dem Saargebiet einer sofort zu bildenden internationalen Kommission unterstellt, die von den vier Großmächten Italien, Sowjetunion, Frankreich, England gebildet wird. Diese Kommission übt alle Hoheitsrechte in diesem Gebiet aus. Zu dem Zweck ist dieses Gebiet in einer zu vereinbarenden kürzesten Frist von den polnischen Militärs, der polnischen Polizei und den polnischen Behörden zu räumen. Viertens, von diesem Gebiet bleibt ausgenommen der polnische Hafen Gittingen, der grundsätzlich polnisches Hoheitsgebiet ist, insoweit er sich territorial auf die polnische Siedlung beschränkt. Die näheren Grenzen dieser polnischen Hafenstadt wären zwischen Deutschland und Polen festzulegen und nötigenfalls durch ein internationales Schiedsgericht festzusetzen. Fünftens, um die notwendige Zeit für die erforderlichen umfangreichen Arbeiten zur Durchführung einer gerechten Abstimmung sicherzustellen, wird diese Abstimmung nicht vor Ablauf der 12 Monate stattfinden. Sechstens, um während dieser Zeit Deutschland seine Verbindung mit Ostpreußen und Polen, seine Verbindung mit dem Meer unbeschränkt zu garantieren, werden Straßen und Eisenbahnen festgelegt, die einen freien Transitverkehr ermöglichen. Hierbei dürfen nur jene Abgaben erhoben werden, die für die Erhaltung der Verkehrswege und für die Durchführung der Transporte erforderlich sind. Siebtens, über die Zugehörigkeit des Gebiets entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Achtens, um nach Erfolg der Abstimmung ganz gleich, wie diese ausgehen möge, die Sicherheit des freien Verkehrs Deutschland mit seiner Provinz Danzig, Ostpreußen und Polen in seiner Verbindung mit dem Meer zu garantieren, wird, falls das Abstimmungsgebiet an Polen fällt, Deutschland eine exterritoriale Verkehrszone, etwa in Richtung von Bütow-Danzig, beziehungsweise Tierschall gegeben, zur Anlage einer Reichsautobahn sowie einer viergleisigen Eisenbahnlinie. Der Bau der Straßen der Eisenbahn wird so durchgeführt, dass die polnischen Kommunikationswege dadurch nicht berührt, das heißt, entweder über- oder unterfahren werden. Die Breite dieser Zone wird auf 1 Kilometer festgesetzt, das deutsche Vorwärtsgebiet. Fällt die Abstimmung zugunsten Deutschlands aus, erhält Polen zum freien und uneingeschränkten Verkehr nach seinem Hafen Gettingen die gleichen Rechte einer ebenso exterritorialen Straßen- bzw. Bahnverbindung, wie sie Deutschland zustehen soll. Neuntens, im Fall des Zurückfalls des Korridors an das Deutsche Reich erklärt sich dieses bereit, einen Bevölkerungsaustausch mit Polen in dem Ausmaß vorzunehmen, als der Korridor hierfür geeignet ist. Zehntens, die etwa von Polen gewünschten Sonderrechte im Hafen von Danzig würden paritätisch ausgehandelt werden, mit gleichen Rechten Deutschlands im Hafen von Gdynien. Elftens, um in diesem Gebiet jedes Gefühl einer Bedrohung auf beiden Seiten zu beseitigen, würden Danzig und Gdynien den Charakter reiner Handelsstädte halten, das heißt ohne militärische Anlage und militärische Befestigung. 12. Ja, die Israeler, die entsprechende Abstimmung entweder zu Polen oder zu Deutschland käme, würde in jedem Fall ebenfalls zu demilitarisieren sein. Das Gleiche betrifft die Vorschläge über die Sicherung der Minoritäten. Es ist dies ein Vertragsvorschlag, wie er loyaler, großzügiger überhaupt von keiner Regierung gemacht werden konnte, als von der nationalsozialistischen Führung des Deutschen Reichs. Die damalige polnische Regierung hat es abgelehnt, auf diese Vorschläge auch nur zu reagieren. Es erhebt sich dabei aber doch die Frage, wie konnte ein so unbedeutender Staat es wagen, solche Vorschläge einfach zu negieren und darüber hinaus nicht nur zu weiteren Grausamkeiten gegenüber den Deutschen, die diesem Land die ganze Kultur geschenkt hatten, zu greifen, sondern sogar noch die allgemeine Mobilmachung anzuordnen. Der Einblick in die Dokumente des Auswärtigen Amtes in Warschau hat uns allen später die überraschende Aufklärung gegeben. Ein Mann war es, der mit teuflischer Gewissenlosigkeit seinen gesamten Einfluss zur Anwendung brachte, um Polen in seinem Widerstand zu bestärken und jede Möglichkeit einer Verständigung auszuschalten. Die Berichte, die der damalige polnische Gesandte in Washington, Graf Potocki, seiner Regierung in Warschau schickte, sind Dokumente, aus denen mit erschreckender Deutlichkeit hervorgeht, wie sehr ein einziger Mann und die ihn treibenden Kräfte mit der Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg belastet sind. Es erhebt sich zunächst die Frage, aus welchen Gründen konnte dieser Mann in eine so fanatische Feindschaft gegenüber einem Land verfallen, das bisher in seiner ganzen Geschichte weder Amerika noch ihm selbst irgendein Leid zugefügt hatte. Soweit es sich um die Stellung Deutschlands zu Amerika handelt, ist Folgendes zu sagen. Erstens, Deutschland ist vielleicht die einzige Großmacht, die weder auf dem nord- noch südamerikanischen Kontinent jemals eine Kolonie besetzen oder sie sonst politisch betätigt hat. Es sei denn, durch die Auswanderung vieler Millionen Deutscher und deren Mitarbeiter, aus der amerikanischen Kontinent in Sonderheit die Vereinigten Staaten aber nur nützlich gezogen haben. Zweitens, das Deutsche Reich hat in der ganzen Geschichte der Entstehung und des Bestehens der Vereinigten Staaten niemals eine politisch ablehnende oder gar feindselige Haltung eingenommen. Wohl aber mit dem Blut vieler seiner Söhne mitgeholfen, die Vereinigten Staaten zu verteidigen. Drittens, das Deutsche Reich hat sich an keinem Krieg gegen die Vereinigten Staaten selbst beteiligt. Wohl aber wurde es von den Vereinigten Staaten im Jahr 1917 mit Krieg überzogen. Und zwar aus Gründen, die durch einen Ausschuss rechtlos aufgeklärt worden sind, den der jetzige Präsident Roosevelt zur Prüfung dieser Frage selbst eingesetzt hatte. Gerade dieser Untersuchungsausschuss zur Klärung der Gründe des amerikanischen Kriegseintritts hat einwandfrei festgestellt, dass diese für den amerikanischen Kriegseintritt 1917 ausschließlich auf dem Gebiet der kapitalistischen Interessen einiger kleiner Gruppen lagen, dass Deutschland selbst jedenfalls keinerlei Absicht hatte, mit Amerika in einen Konflikt zu geraten. Auch sonst gibt es zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Volk keine Gegensätze, seien sie territoriale oder politische Art, die irgendwie die Interessen oder gar die Existenz der Vereinigten Staaten berühren können. Die Verschiedenheit der Staatsformen war immer gegeben. Sie kann aber überhaupt nicht als ein Grund für Feindseligkeiten im Völkerleben herangezogen werden, solange sich nicht eine Staatsform bemüht, außerhalb des ihr natürlich gegebenen Bereiches in andere einzugreifen. Amerika ist eine von einem Präsidenten mit großer autoritärer Vollmacht geleitete Republik. Deutschland war einst eine von einer bedingten Autorität geführte Monarchie, später eine autoritätslose Demokratie, heute eine von starker Autorität geführte Republik. Zwischen beiden Staaten liegt ein Ozean. Die Divergenzen zwischen dem kapitalistischen Amerika und dem bolschewistischen Russland müssten, wenn überhaupt diese Begriffe etwas Wahres in sich hätten, wesentlich größer sein als zwischen dem von einem Präsidenten geführten Amerika und dem von einem Führer geleiteten Deutschland. Es ist nun aber eine Tatsache, dass die beiden historischen Konflikte zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten, wenn auch von der gleichen Kraft inspiriert, doch ausschließlich durch zwei Männer der USA angefacht worden sind, nämlich durch den Präsidenten Woodrow Wilson und durch Franklin Roosevelt. Das Urteil über Wilson hat die Geschichte selbst gesprochen. Sein Name bleibt verbunden mit einem der gemeinsten Wortbrüche aller Zeiten. Die Folgen seines Wortbruchs waren eine Zerrüttung des Lebens der Völker. Nicht nur bei den sogenannten Besiegten, sondern auch bei den Siegern selbst. Das durch seinen Wortbruch allein ermöglichte Diktat von Versailles hat Staaten zerrissen, Kulturen zerstört und die Wirtschaft aller ruiniert. Wir wissen heute, dass hinter Wilson eine Gesellschaft interessierter Finanzier stand, die sich dieses paralytischen Professors bedienten, um Amerika in den Krieg zu führen, von dem sie sich erhöhte Geschäfte erhofften. Dass das deutsche Volk diesem Mann einst geglaubt hatte, musste es mit dem Zusammenbruch seiner politischen und wirtschaftlichen Existenz bezahlen. Welches ist nun der Grund, dass nach so bitteren Erfahrungen sich wieder ein Präsident der Vereinigten Staaten findet, der erneut seine einzige Aufgabe darin sieht, Kriegen stehen zu lassen und vor allem die Feindschaft gegen Deutschland bis zum Kriegsausbruch zu steigern. Der Nationalsozialismus kann in Deutschland im selben Jahr zur Macht, an dem Roosevelt zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Es ist nun wichtig, die Momente zu prüfen, die als Ursache der heutigen Entwicklung angesehen werden müssen. Zunächst die persönliche Seite. Ich verstehe nur zu wohl, dass zwischen der Lebensauffassung und Einstellung des Präsidenten Roosevelt und meiner eigenen ein weltweiter Abstand ist. Roosevelt stammt aus einer steinreichen Familie. Gehörte von vornherein zu jener Klasse von Menschen, deren Geburt und Herkunft in den Demokratien den Weg des Lebens ebnen und damit den Aufstieg sichern. Ich selbst war nur das Kind einer kleinen und armen Familie und musste mir unter unzähligen Mühen durch Arbeit und Fleiß meinen Weg erkämpfen. Als der Weltkrieg kam, hatte Roosevelt in einer unter dem Schatten Wilsons befindlichen Stellung den Krieg aus der Sphäre des Verdienenden miterlebt. Da kennt er ja nur die angenehmen Folgen der Auseinandersetzung von Völkern und Staaten, die sich für den ergeben, der dort Geschäfte macht, wo andere verbluten. In dieser gleichen Zeit war mein eigenes Leben wieder auf der ganz anderen Seite gelegen. Ich gehörte nicht zu denen, die Geschichte oder gar Geschäfte machen, sondern nur zu denen, die Befehle ausführen. Als gewöhnlicher Soldat habe ich mich bemüht, in diesen 4 Jahren vor den Feinden eine Pflicht zu erfüllen und kehrte aus dem Krieg natürlich genau gerade so arm zurück, wie ich im Herbst 1914 in ihn gezogen war. Ich habe also mein Schicksal mit dem von Millionen geteilt. Herr Franklin Roosevelt, das seine mit dem der sogenannten oberen 10.000. Während Herr Roosevelt nach dem Kriege schon seine Fähigkeit in Finanzspekulationen erprobte, um aus der Inflation, das heißt dem Elend der anderen, persönlich Nutzen zu ziehen, lag ich noch ebenso wie viele andere Hunderttausend im Lazarett. Als Herr Roosevelt endlich die Laufbahn des normalen, geschäftlich erfahrenen, wirtschaftlich fundierten, herkunftsmäßig protegierten Politikers beschritt, kämpfte ich als namenloser, unbekannter für die Wiedererhebung meines Volkes, dem das schwerste Unrecht in seiner ganzen Geschichte angetan worden war. 2 Lebenswege. Als Franklin Roosevelt an die Spitze der Vereinigten Staaten trat, war er der Kandidat einer durch und durch kapitalistischen Partei, die sich seiner bediente. Und als ich Kanzler des Deutschen Reiches wurde, war ich der Führer einer Volksbewegung, die ich selbst geschaffen hatte. Die aufgrund des Schicksals meines Volkes und meiner heiligsten inneren Überzeugung bekämpfte. Der Gehirndress, dessen sich der neue amerikanische Präsident bedienen musste, bestand aus Angehörigen desselben Volkes, das wir als eine parasitäre Erscheinung der Menschheit in Deutschland bekämpften und aus dem öffentlichen Leben zu entfernen begannen. Und doch hatten wir beide etwas Gemeinsames. Franklin Roosevelt übernahm einen Staat mit einer infolge der demokratischen Einflüsse verfallenen Wirtschaft. Und ich trat an die Spitze eines Reiches, das sich ebenfalls dank der Demokratie vor dem vollkommenen Ruin befand. Die Vereinigten Staaten besaßen 13 Millionen Erwerbslose, Deutschland 7 Millionen, allerdings noch weitere 7 Millionen Kurzarbeiter. In beiden Staaten waren die öffentlichen Finanzen zerrüttet, das Absinken des allgemeinen wirtschaftlichen Lebens schien kaum mehr aufzuhalten. In diesem Moment beginnt in den Vereinigten Staaten und im Deutschen Reich nun mehr eine Entwicklung, die es der Nachwelt leicht machen wird, über die Richtigkeit der Theorien ein abschließendes Urteil zu fällen. Während im Deutschen Reich unter der nationalsozialistischen Führung in wenigen Jahren ein ungeheurer Aufstieg des Lebens, der Wirtschaft, der Kultur, der Kunst usw. einsetzte, war es dem Präsidenten Roosevelt nicht gelungen, auch nur die geringsten Verbesserungen in seinem eigenen Land herbeizuführen. Wie viel leichter aber musste diese Arbeit in den Vereinigten Staaten sein, in denen knapp 15 Menschen auf den Quadratkilometer leben gegenüber 140 in Deutschland. Wenn es in diesem Lande nicht gelingt, eine wirtschaftliche Blüte herbeizuführen, dann hängt es nur zusammen, entweder mit dem schlechten Willen einer herrschenden Führung oder mit einer vollkommenen Unfähigkeit der berufenen Menschen. In knapp 5 Jahren waren in Deutschland die wirtschaftlichen Probleme gelöst und der Wirtschaftsminister beseitigt. In derselben Zeit hat der Präsident Roosevelt die Staatsschulden seines Landes auf das Ungeheuerlichste erhöht, den Dollar entwertet, die Wirtschaft noch mehr zerrüttet und die Erwerbslosenzahl beibehalten. Dies ist aber nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die Geister, die dieser Mann zu seiner Unterstützung gerufen hat, oder besser, die ihn gerufen hatten, zu jenen Elementen gehören, die als Juden ein Interesse nur an der Zerrüttung und niemals an der Ordnung besitzen können. Während wir im nationalsozialistischen Deutschland die Spekulation bekämpften, erlebte sie unter der Ära Roosevelt eine staunenswerte Blüte. Die Gesetzgebung des New Deals dieses Mannes war falsch und damit der größte Fehlschlag, den je ein Mann erlitten hatte. Es gibt keinen Zweifel darüber, dass eine Fortsetzung dieser Wirtschaftspolitik in Friedenszeiten diesen Präsidenten früher oder später trotz all seiner dialektischen Geschicklichkeit zum Scheitern gebracht haben würde. In europäischen Staaten würde er sicherlich sein Ende vor dem Staatsgerichtshof wegen willkürlicher Verschleuderung des nationalen Mögens gefunden haben. Vor einem bürgerlichen Gericht, aber wegen schuldhafter Geschäftsgebarung dem Gefängnis kaum entgangen sein. Dieses Urteil, oder besser, diese Erkenntnis, besitzen auch viele und auch angesehene Amerikaner. Eine drohende Opposition braute sich über dem Haupt dieses Mannes zusammen. Sie ließen ahnen, dass nur eine Ablenkung der Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung von seiner inneren Politik zur äußeren hin Rettung bringen konnte. Es ist interessant, in diesem Zusammenhang die Berichte des polnischen Gesandten Potocki aus Washington zu studieren, der immer wieder darauf hinweist, dass sich Roosevelt der Gefahr des Zusammenbruchs seines ganzen wirtschaftlichen Kartenhauses genau bewusst sei und deshalb unter allen Umständen eine außenpolitische Ablenkung benötige. Er wurde darin bestärkt durch den Kreis der ihn umgebenden Juden, die aus alttestamentarischer Rachsucht in den Vereinigten Staaten das Instrument zu sehen glaubten, um mit ihm den europäischen, immer antisemitischer werdenden Nationen ein zweites Purim bereiten zu können. Es war der Jude in seiner ganzen satanischen Niedertracht, der sich um diesen Mann scharte, nachdem dieser Mann aber auch griff. So beginnt ein steigender Einfluss des amerikanischen Präsidenten, sich in dem Sinn auszuwirken, Konflikte zu schaffen oder vorhandene Konflikte zu vertiefen, auf alle Fälle aber zu verhindern, dass Konflikte eine friedliche Lösung finden. Jahrelang hat dieser Mann schon einen einzigen Wunsch, dass irgendwo in der Welt ein Streit ausbricht, am besten in Europa, der die Möglichkeit gibt, durch Verpflichtung der amerikanischen Wirtschaft an einen der beiden Streitenden eine politische Interessenverpflichtung herzustellen, die geeignet sein konnte, Amerika einem solchen Konflikt langsam näher zu bringen und damit die Aufmerksamkeit von seiner zerfahrenen Wirtschaftspolitik im Inneren nach außen hin abzulenken. Besonders frustrant ist sein Vorgehen in diesem Sinn gegen das Deutsche Reich. Vom Jahr 1937 ab setzten eine Anzahl von Rednern, darunter eine besonders niederträchtige vom 5. Oktober 1937 in Chicago, in der dieser Mann planmäßig beginnt, die amerikanische Öffentlichkeit gegen Deutschland aufzuhetzen. Er droht mit der Aufrichtung einer Art von Quarantäne gegen die sogenannten autoritären Staaten. Im Vollzug dieser sich nun dauernd steigenden Hass- und Hetzreden des Präsidenten Roosevelt beruft er nach neuerlichen beleidigenden Erklärungen den amerikanischen Botschafter in Berlin zur Berichterstattung nach Washington. Seitdem sind die beiden Staaten nur noch durch Geschäftsträger miteinander verbunden. Um November 1938 ab beginnt er planmäßig und bewusst jede Möglichkeit einer europäischen Befriedungspolitik zu sabotieren. Er heuchelt dabei nach außen hin Interesse am Frieden, droht aber jedem Staat, der bereit ist, die Politik einer friedlichen Verständigung zu betreiben, mit Sperren von Anleihen, mit wirtschaftlichen Repressalien, mit Kündigung von Darlehen und so weiter. Hier geben einen erschütternden Einblick die Berichte der polnischen Botschaft in Washington, London, Paris und Brüssel. Im Januar 1939 beginnt dieser Mann seine Hetzkampagne zu verstärken und droht mit allen Maßnahmen vor dem Kongress gegen die autoritären Staaten vorzugehen, außer mit Krieg. Während er dauernd behauptet, dass andere Staaten versuchten, sich in amerikanische Angelegenheiten einzumischen und auf die Aufrechterhaltung der Monroe-Doktrin pocht, beginnt er seit dem März 1939 in innereuropäische Angelegenheiten hineinzureden, die den Präsidenten der Vereinigten Staaten überhaupt nicht angehen. Erstens verstehe er diese Probleme nicht und zweitens, selbst wenn er sie verstünde und die geschichtlichen Hergänge begriffe, hätte er ebenso wenig das Recht, sich um den mitteleuropäischen Raum zu bekümmern, wie etwa das deutsche Staatsoberhaupt ein Recht hat, über die Verhältnisse in einem Staat der USA zu urteilen oder dazu in Stellung zu nehmen. Ja, Herr Roosevelt geht noch weiter. Entgegen allen völkerrechtlichen Bestimmungen erklärt er Regierungen, die ihm nicht passen, nicht anzuerkennen, Neuordnungen nicht entgegenzunehmen, Gesandtschaften von längst aufgelösten Staaten zu belassen oder gar als rechtmäßige Regierungen einzusetzen. Endlich geht er so weit, mit solchen Gesandten Verträge abzuschließen, die ihm dann sogar das Recht geben, fremde Territorien einfach zu besetzen. Am 5. April 1939 kam der berühmte Appell Roosevelts an mich und den Duce, der eine Mischung von geografischer und politischer Unkenntnis einerseits, gepaart mit der Arroganz seines Angehörigen bestimmter Millionärskreise andererseits darstellte, und indem wir aufgefordert wurden, Erklärungen abzugeben und mit x-beliebigen Staaten nicht Angriffspakte zu schließen, dabei zum großen Teil mit Staaten, die überhaupt nicht im Besitz ihrer Freiheit waren, weil sie von den Bundesgenossen des Herrn Roosevelt entweder annektiert oder in Protektorate verwandelt worden sind. Sie erinnern sich, meine Abgeordneten, dass ich damals diesen zudringlichen Herrn eine ebenso höfliche wie deutliche Antwort gab, dass immerhin wenigstens für einige Monate den Strom der Redseligkeit dieses biederen Kriegshetzes abstoppte. An seine Stelle trat aber nun die ehrenwerte Frau Gemahlin. Sie lehnt es ab, mit ihren Söhnen in einer Welt leben zu wollen, wie wir sie besitzen. Das ist allerdings verständlich, denn dies ist eine Welt der Arbeit und nicht eine solche des Betrugs und der Schiebungen. Nach kurzer Erholung aber setzt dann der Mann dieser Frau dafür am 4. November 1939 die Abänderung des Neutralitätsgesetzes so durch, dass nunmehr das Waffenausfuhrverbot aufgehoben wird, und zwar zugunsten einer einseitigen Belieferung der Gegner Deutschlands. Das beginnt dann so ähnlich wie in Ostasien mit China auch hier über den Umweg einer wirtschaftlichen Verflechtung eine früher oder später wirksam werdende Interessengemeinschaft herzustellen. Doch im selben Monat erkennt er einen Haufen von polnischen Emigranten als sogenannte Exilregierung an, deren einziges politisches Fundament ein paar Millionen von Warschau mitgenommener polnische Goldstücke gewesen ist. Schon am 9. April geht er weiter und verfügt nun eine Sperrung der norwegischen und dänischen Guthaben mit dem verlogenen Vorwand, einen deutschen Zugriff dafür zu verhindern, obwohl ihm genau bekannt ist, dass zum Beispiel die dänische Regierung in ihrer Vermögensverwaltung von Deutschen überhaupt nicht beachtet, geschweige denn kontrolliert wird. Zu den verschiedenen Exilregierungen wird nun weiter von ihm auch nur eine norwegische anerkannt. Schon am 15. Mai 40 kommen zu diesen nun auch noch holländische und belgische Emigrantenregierungen. Und ebenso tritt eine Sperrung der holländischen und belgischen Guthaben ein. Allein die wahre Gesinnung dieses Mannes enthüllt sich erst in einem Telegramm vom 15. Juni an den französischen Ministerpräsidenten Renault. Er teilt ihm mit, dass die amerikanische Regierung die Hilfeleistungen an Frankreich verdoppeln wird, vorausgesetzt, dass Frankreich den Krieg in Deutschland fortsetzt. Und diesen Wunsch nach Kriegsverlängerung noch besonders Nachdruck zu geben, gibt er die Erklärung ab, dass die amerikanische Regierung die Ergebnisse der Eroberung, das heißt also die Rückgewinnung, zum Beispiel der in Deutschland geraubten Gebiete, nicht anerkennen werde. Ich brauche Ihnen nicht zu versichern, meine Herren Abgeordneten, dass es jeder deutschen Regierung gänzlich gleichgültig ist, ob der Präsident der Vereinigten Staaten eine Grenze in Europa anerkennt oder nicht und auch in der Zukunft gleichgültig sein wird. führenden Fall nur zur Charakterisierung der planmäßigen Hetze dieses Mannes an, der vom Frieden heuchelt und ewig nur zum Kriege hetzt. Denn nun überfällt ihn die Angst, dass im Falle des Zustandekommens eines europäischen Friedens die Milliardenvergeudung seiner Aufrüstung in kurzer Zeit als glatter Betrug erkannt wird, da niemand Amerika dann angreift, wenn dieses nicht selbst den Angriff provoziert. Am 17. Juni 1940 verfügt der Präsident der Vereinigten Staaten, die Sperren der französischen Guthaben, um, wie er sie ausdrückt, sie dem deutschen Zugriff zu entziehen. In Wirklichkeit aber, um mit Hilfe eines amerikanischen Kreuzes das Gold von Casablanca nach Amerika abzuführen. Um Juli 40 steigern sich die Maßnahmen Roosevelts immer mehr, sei es durch den Eintritt amerikanischer Staatsangehöriger in die britische Luftwaffe oder durch die Ausbildung von englischem Flugpersonal in den Vereinigten Staaten, den Weg zum Kriege selbst zu finden. Und schon im August 40 erfolgt die gemeinsame Aufstellung eines militärischen Programms für die Vereinigten Staaten und Kanada. Um aber nun die Bildung eines amerikanisch-kanadischen Verteidigungskomitees wenigstens den größten Dummköpfen plausibel erscheinen zu lassen, erfindet er von Zeit zu Zeit Krisen, in denen er tut, als ob Amerika vor einem Überfall bedroht sei, was er seinem schon wirklich erbarmungswürdigen Anhang dadurch einsuggeriert, dass er plötzlich Reisen abbricht, in höchster Eile nach Washington zurückfährt, um solche Art die Gefährlichkeit der Situation zu unterstreichen. Im September 1940 nähert er sich dem Krieg noch mehr. Er tritt dann die englische Flotte 50 Zerstörer der amerikanischen Flotte ab, wofür er allerdings militärische Stützpunkte in den britischen Besitzungen von Nord- und Mittelamerika übernimmt. Wie denn überhaupt eines erst in Nachwelt klären wird, nämlich inwieweit bei all diesem Hass gegen das soziale Deutschland auch noch die Absicht mitspielt, das britische Empire in der Stunde des Verfalls möglichst sicher und gefahrlos übernehmen zu können. Nachdem nun England nicht mehr in der Lage ist, mit barem Geld amerikanische Lieferungen bezahlen zu können, presst er dem amerikanischen Volk das Pachtleihgesetz auf. Als Präsident erhält er nun Vollmachten zur Pacht- und Leihweisen Unterstützung der Länder, deren Verteidigung ihm, Roosevelt, für Amerika als lebenswichtig erscheint. Allein im März 1941 geht dieser Mann, nachdem Deutschland unter keinen Umständen zu bewegen ist, auf seine fortgesetzten Anflegungen zu reagieren, wieder einen Schritt weiter. Schon am 19. Dezember 1939 haben amerikanische Kreuze innerhalb der Sicherheitszone den Dampfer Columbus britischen Kriegsschiff in die Hände gespielt. Er musste deshalb versenkt werden. Am selben Tag haben USA-Streitkräfte mitgewirkt bei dem Aufbringungsversuch des deutschen Dampfers Arauca. Am 27. Januar 40 hat der USA-Kreuzer Trenton wieder völkerrechtswidrig von Bewegungen der deutschen Handelsdampfer Arauca, La Plata und Mangoni die feindlichen Seestreitkräfte unterrichtet. Am 27. Juli 1940 verfügte er vollständig völkerrechtswidrig eine Beschränkung der Freizügigkeit ausländischer Handelsschiffe in den USA-Häfen. Im November 1940 ließ er die deutschen Dampfer Frygia, Idawald und Rhein, die USA-Kriegsschiffe, so lange verfolgen, bis sich diese Dampfer endlich selbst versenken mussten, um nicht den Feind in die Hand zu fallen. Am 13. April 1941 erfolgte die Freigabe des Verkehrs durch das Rote Meer für USA-Schiffe zur Versorgung der britischen Armeen im Nahen Osten. Im Monat März war unterdessen bereits die Beschlagnahme aller deutschen Schiffe durch die amerikanischen Behörden erfolgt. Deutsche Reichsangehörige wurden dabei in den würdigendsten Weisen behandelt. Ihnen gänzlich völkerrechtswidrig bestimmte Aufenthaltsorte angewiesen, Reisebeschränkungen auferlegt und so weiter. Zwei aus kanadischer Gefangenschaft entkommene deutsche Offiziere wurden ebenfalls entgegen allen völkerrechtlichen Bestimmungen gefesselt und wieder an die kanadischen Behörden ausgeliefert. Am 27. März begrüßt derselbe Präsident, der gegen jede Aggression ist, die durch eine Aggression in Belgrad nach dem Sturz der legalen Regierung ans Ruder gekommene Putschisten blickt, Simovic und Genossen. Der Präsident Roosevelt schickt schon monatelang vorher den Oberst Donovan, ein vollständig minderwertiges Subjekt, in seinem Auftrag auf den Balkan, um dort zu versuchen, in Sofia und in Belgrad einen Aufstand gegen Deutschland und Italien herbeizuführen. Er verspricht darauf im April Jugoslawien und Griechenland Hilfe aufgrund des Leyen-Bach-Gesetzes. Noch Ende April erkennt dieser Mann die jugoslawischen und griechischen Emigranten wieder als Exilregierung an und sperrt im Übrigen erneut völkerrechtswidrig die jugoslawischen und griechischen Guthaben. Von Mitte April ab erfolgt außerdem eine weitere Überwachung des Westatlantiks durch USA-Patrouillen und der Meldung an die Engländer. Am 26. April liefert Roosevelt an England 20 Schnellboote und zugleich finden laufend Reparaturen britischer Kriegsschiffe in USA-Häfen statt. Am 12. Mai erfolgt die völkerrechtswidrige Bewaffnung und Reparatur norwegischer Dampfer, die für England waren. Am 4. Juli treffen amerikanische Truppentransporter in Grönland zum Flugplatzbau ein. Und am 9. Juni kommt die erste englische Meldung, dass aufgrund eines Befehls des Präsidenten Roosevelt ein USA-Kriegsschiff ein deutsches U-Boot bei Grönland mit Wasserbomben bekämpft habe. Am 14. Juni erfolgt wieder völkerrechtswidrig die Sperrung der deutschen Guthaben in den Vereinigten Staaten. Am 17. Juni verlangt Präsident Roosevelt unter verlogenen Vorwänden die Zurückziehung der deutschen Konsul und Schließung der deutschen Konsulate. Er verlangt weiter die Schließung der deutschen Presseagentur Transocean, der deutschen Informationsbibliothek und der deutschen Reichsbahnzentrale. Am 6. bis 7. Juli erfolgt die Besetzung des in der deutschen Kampfzone gelegenen Islands auf dem Befehl Roosevelt zur amerikanischen Streitkräfte. Er hofft dadurch nun bestimmt, erstens Deutschland endlich zum Krieg zu zwingen, zweitens ansonsten den deutschen U-Boot-Krieg genauso wertlos zu machen wie etwa im Jahr 1915 auf 16. Zur gleichen Zeit schickt er ein amerikanisches Hilfsversprechen an die Sowjetunion ab. Am 10. Juli gibt plötzlich der Marineminister Knox bekannt, dass die USA einen Schießbefehl gegen die Achsenkriegsschiffe besitze. Am 4. September operiert der USA-Zerstörer Grey entsprechend den ihm gegebenen Befehl mit englischen Flugzeugen gegen deutsche U-Boote im Atlantik. 5 Tage später stellt ein deutsches U-Boot USA-Zerstörer als Geleitfahrzeuge im englischen Konvoi fest. Am 11. September endlich hält Roosevelt jene Rede, in der er selbst den Befehl zum Schießen gegen alle Achsenschiffe bestätigt und neu erteilt. Am 29. September greifen USA-Bewacher ein deutsches U-Boot östlich Grönland mit Wasserbomben an. Am 17. Oktober bekämpft der USA-Zerstörer Kerini in Geleitschutz für England fahren wieder ein deutsches U-Boot mit Wasserbomben. Und am 6. November endlich kapern USA-Streitkräfte völkerrechtswidrig den deutschen Dampfer Odenwald, schleppen ihn in den amerikanischen Hafen und setzen die Besatzung gefangen. Die beleidigenden Angriffe und Anflegelungen dieses sogenannten Präsidenten, dem mich persönlich vieles dabei als belanglos übergehen, dass er mich einen Gangster nennt, ist umso gleichgültiger als dieser Begriff wohl mangels an derartigen Subjekten nicht aus Europa, sondern aus Amerika stammt. Davon kann ich von Herrn Roosevelt überhaupt nicht beleidigt werden, denn ich halte ihn genauso wie einst es Woodrow Wilson war ebenfalls für geisteskrank. Dass dieser Mann mit seinem jüdischen Anhang seit Jahren nun mit den gleichen Mitteln gegen Japan kämpft, ist uns bekannt. Ich brauche sie hier nicht zur Sprache bringen. Auch hier sind dieselben Methoden zur Anwendung gekommen. Erst hetzt dieser Mann zum Krieg, dann fällst du die Ursachen, stellst willkürliche Behauptungen auf, füllt sich dann in widerwärtiger Weise ein in eine Wolke christlicher Heuchelei und führt so langsam aber sicher die Menschheit dem Krieg entgegen, nicht ohne dann als alter Freimaurer dabei Gott zum Zeugen anzurufen für die Ehrbarkeit seines anderen. Ich glaube, Sie alle werden es als eine Erlösung empfunden haben, dass nunmehr endlich ein Staat als erster gegen diese in der Geschichte einmalige unverschämte Misshandlung der Wahrheit und des Rechtes zu jenem Protest tritt, den dieser Mann ja gewünscht hat und über den er sich daher jetzt nicht wundern oder gar beschweren darf. deutsche Regierung ist seit jahrelangem Verhandeln mit diesen Fälschern endlich satt hat, sich noch weiterhin so unwürdiger Weise verhöhnen zu lassen, erfüllt uns alle, das deutsche Volk und ich glaube auch die übrigen anständigen Menschen auf der ganzen Welt mit einer tiefen Genugtuung. Welche Kraft hinter Roosevelt steht. Es ist jene ewige Jude, der seine Zeit als gekommen erachtet, um das auch an uns zu vollstrecken, was wir in Sowjetrussland alle schaudern sehen und erleben mussten. Wir haben das jüdische Paradies auf Erden nun mehr kennengelernt. Millionen deutsche Soldaten haben den persönlichen Einblick gewinnen können in ein Land, in dem dieser internationale Jude Mensch und Gut zerstörte und vernichtete. Der Präsident der Vereinigten Staaten mag das vielleicht bestens begreifen. Das spricht sich nur für seine geistige Beschränktheit. Wir aber wissen, dass dies das Ziel seines ganzen Kampfes ist. Auch wenn wir nicht im Bündnis mit Japan stünden, werden wir uns darüber entlarven, dass es die Absicht der Juden und ihres Fremden Roosevelt ist, einen Staat nach dem anderen allein zu vernichten. Das heutige Deutsche Reich hat aber nun nichts mehr gemein mit dem Deutschland von einst. Wir werden daher auch von unserer Seite nun das tun, was dieser Provokateur seit Jahren zu erreichen versuchte. Nicht nur, weil wir Verbündete von Japan sind, sondern weil Deutschland und Italien in ihrer derzeitigen Führung genügend Einsicht und Stärke besitzen, um zu begreifen, dass in dieser historischen Zeit das Sein oder Nichtsein der Nationen bestimmt wird, vielleicht für immer. Was diese andere Welt mit uns vorhat, ist uns klar. Sie haben das demokratische Deutschland von einst zum Verhungern gebracht. Sie würden das sozialistische von heute ausrotten. Wenn Herr Roosevelt oder Herr Churchill erklären, dass sie dann später eine neue soziale Ordnung aufbauen wollen, dann ist das ungefähr so, als wenn ein Friseur mit kahlem Kopf ein untrügliches Haarwuchsmittel empfiehlt. Sozial rückständigsten Staaten leben, hätten statt für Kriege zu hetzen, sich um ihre Erwerbslosen kümmern sollen. Sie haben in ihren Ländern Not und Elend genug, um sich dort im Sinne einer Verteilung von Lebensmitteln zu beschäftigen. Was das deutsche Volk betrifft, so braucht es weder von Herrn Churchill noch von einem Herrn Roosevelt oder gar von einem Mr. Eden Almosen, sondern es will nur sein Recht. Und dieses Recht zum Leben werden sie sicherstellen, auch wenn tausend Churchills oder Roosevelt sich dagegen verschwören wollten. Dieses Volk hier hat nun eine fast 2000-jährige Geschichte hinter sich. Es war in dieser langen Zeit noch nie so ein und geschlossen wie heute, wie es dank der nationalsozialistischen Bewegung für alle Zukunft nun sein wird. Es war aber auch vielleicht noch nie so hellsehend und selten so ehrbewusst. Ich habe der heute dem amerikanischen Geschäftsträger die Pässe zustellen lassen und im Folgenden. Weiteren Ausdehnung einer auf unbegrenzte Weltherrschaftsdiktatur gerichteten Politik des Präsidenten Roosevelt sind die Vereinigten Staaten von Amerika im Verein mit England vor keinem Mittel zurückgewichen, um dem deutschen, dem italienischen und auch dem japanischen Volk die Voraussetzungen ihrer natürlichen Lebenserhaltung zu bestreiten. Die Regierungen Englands und der Vereinigten Staaten von Amerika haben sich aus diesem Grund nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für alle Zukunft jeder berechtigten Revision zur Herbeiführung einer besseren Neuordnung der Welt entgegengesetzt. Seit Kriegsbeginn hat sich der amerikanische Präsident Roosevelt in steigendem Maß eine Reihe schwerster völkerrechtswidriger Verbrechen zu Schulden kommen lassen. Gesetzlose Übergriffe auf Schiffe und sonstiges Eigentum deutscher, italienischer Staatsbürger verbanden sich mit der Bedrohung der willkürlichen Beraubung der persönlichen Freiheit der Betroffenen durch Internierungen. Wie sie auch sonst weiter verschärften Angriffe des Präsidenten der Vereinigten Staaten Roosevelt führten am Ende so weit, dass er der amerikanischen Marine den Befehl erteilte, entgegen allen Völkerrechtsbestimmungen Schiffe deutscher und italienischer Nationalität überall sofort anzugreifen, zu beschießen und sie zu versenken. Amerikanische Minister rühmten sie auf diese verbrecherische Weise deutsche U-Boote vernichtet zu haben. Deutsche und italienische Handelsschiffe wurden von amerikanischen Kreuzern überfallen, gekapert und ihre friedliche Besatzung in Gefängnis abgeführt. Ohne jeden Versuch einer amtlichen Widerlegung von Seiten der amerikanischen Regierung wurden aber darüber hinaus nunmehr in Amerika der Plan des Präsidenten Roosevelt veröffentlicht, spätestens im Jahre 1943 Deutschland und Italien mit militärischen Machtmitteln in Europa selbst angreifen zu wollen. Dadurch ist das aufrichtige und vom beispielloser Langmut zeugende Bestreben Deutschlands und Italiens, trotz der seit Jahren erfolgten unerträglichen Provokationen durch den Präsidenten Roosevelt, eine Erweiterung des Krieges zu verhüten und die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten, zum Scheitern gebracht worden. Deutschland und Italien haben dem gegenüber sich nunmehr endlich gezwungen gesehen, getreu den Bestimmungen des Drei-Mächte-Paktes vom 27. September 1940, Seite an Seite mit Japan den Kampf zur Verteidigung und damit zur Erhaltung der Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Völker und Reiche gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und England gemeinsam zu führen. Wir haben deshalb das folgende Abkommen abgeschlossen und am heutigen Tag in Berlin unterzeichnet. In dem unerschütterlichen Entschluss, die Waffen nicht niederzulegen, bis der gemeinsame Krieg gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und England zum erfolgreichen Ende geführt worden ist, haben sich die deutsche Regierung, die italienische Regierung und die japanische Regierung über folgende Bestimmung geeinigt. Artikel 1. Deutschland, Italien und Japan werden den ihnen von den Vereinigten Staaten von Amerika und England aufgezwungenen Krieg mit allen ihnen zu Gebot stehenden Machtmitteln gemeinsam bis zum siegreichen Ende führen. Artikel 2. Deutschland, Italien und Japan verpflichten sich ohne volles gegenseitiges Einverständnis weder mit den Vereinigten Staaten von Amerika noch mit England Waffenstillstand oder Frieden zu kriegen. Artikel 3. Deutschland, Italien und Japan werden auch nach siegreicher Beendigung des Krieges zum Zweck der Herbeiführung einer gerechten Neuordnung im Sinne des von Ihnen am 27. September 1940 abgeschlossenen Drei-Mächte-Pakts auf das engste zusammenarbeiten. Artikel 4. Dieses Abkommen tritt sofort mit seiner Unterzeichnung in Kraft und bleibt ebenso lange wie der Drei-Mächte-Pakt vom 27. September 1940 in Geltung. Die hohen vertragsschließenden Teile werden sich rechtzeitig vor Ablauf dieser Geltungsdauer über die weitere Gestaltung ihrer im Artikel 3 dieses Abkommens vorgesehenen Zusammenarbeit verständigen. Abgeordnete, Männer des Deutschen Reichstags, wir sind uns schon seit der Ablehnung meines letzten Friedensvorschlages vom Juli 1940 im Klaren, dass dieser Kampf bis zur letzten Konsequenz durchgeführt werden muss, dass sich die angelsächsisch-jüdisch-kapitalistische Welt mit dem Bolschewismus dabei in einer Front erfindet, ist für uns Nationalsozialisten keine Überraschung. Wir haben sie im Innern stets in der gleichen Gemeinschaft gefunden. Allein wir haben diesen Kampf im Inneren erfolgreich bestanden und unsere Gegner endlich nach 16-jährigem Ringen um die Macht vernichtet. Als ich mich vor 23 Jahren entschloss, in das politische Leben einzutreten, um die Nation aus ihrem Verfall wieder vorzuführen, war ich ein namenloser, unbekannter Soldat. Viele unter Ihnen wissen, wie schwer die ersten Jahre dieses Kampfes gewesen sind. Der Weg der kleinen Bewegung von 7 Mann bis zur Übernahme der verantwortlichen Regierung am 30. Januar 1933 war ein so wundersamer, dass nur die Vorsehung selbst durch ihren Segen dies ermöglicht haben kann. Heute stehe ich an der Spitze des stärksten Heeres der Welt, der gewaltigsten Luftwaffe und einer stolzen Marine. Hinter mir und um mich als eine verschworene Gemeinschaft weiß ich die Partei. Mit der ich groß geworden bin und die durch mich groß geworden ist. Die ich vor mir sehe, sind die bekannten Feinde seit über 20 Jahren. Allein der Weg, der vor mir liegt, ist nicht zu vergleichen mit dem Weg, auf den ich zurückblicken kann. Das deutsche Volk steht in der Erkenntnis der entscheidendsten Stunde seines Daseins. Millionen von Soldaten erfüllen unter den schwersten Bedingungen gehorsam und treu ihre Pflicht. Millionen deutsche Bauern und Arbeiter, deutsche Frauen und Mädchen stehen in den Fabriken und Kontoren, auf den Feldern und Äckern und schaffen im Schweiß ihres Angesichts der Heimat das Brot und der Front die Waffen. Mit uns im Bunde sind starke Völker, die von der gleichen Not gequält die gleichen Feinde vor sich finden. Der amerikanische Präsident und seine plutokratische Clique haben uns als die Völker der Habenichte getauft. Das ist richtig. Die Habenichte aber wollen leben. Und sie werden auf alle Fälle erreichen, dass das Wenige, das sie zum Leben besitzen, ihnen nicht auch noch von den Besitzenden geraubt wird. Sie kennen, meine Parteigenossen, meine unerbittliche Entschlossenheit, einen einmal begonnenen Kampf bis zum erfolgreichen Ende durchzuführen. In so einem Kampf vor nichts zurückzuschrecken. Alle Widerstände zu brechen, die gebrochen werden müssen. Ich habe Ihnen in meiner ersten Rede am 1. September 1939 versichert, dass in diesem Krieg weder Waffengewalt noch Zeit Deutschland niederzwingen werden. Ich will meinen Gegnern auch versichern, dass uns nicht nur die Waffengewalt oder die Zeit nicht bezwingen werden, sondern dass uns auch kein innerer Zweifel wankend machen kann in der Erfüllung unserer Pflicht. Wenn wir an die Opfer unserer Soldaten denken, an ihren Einsatz, dann ist jedes Opfer der Heimat gänzlich belanglos und unbedeutend. Wenn wir aber die Zahl all jener uns überlegen, die in den Generationen schon vor uns für des deutschen Volkes bestehen und Größe gefallen sind, dann wird uns erst recht die Größe der Pflicht bewusst, die auf uns selbst lastet. Wer aber diese Pflicht sich zu entziehen beabsichtigt, der hat keinen Anspruch darauf, in unserer Mitte als Volksgenosse bewertet zu werden. So wie wir mitleidlos hart gewesen sind im Kampf um die Macht, werden wir genauso mitleidlos und hart sein im Kampf um die Haltung unseres Volkes. In einer Zeit, in der Tausende unserer besten Männer, Väter und Söhne unseres Volkes fallen, soll keiner mit dem Leben rechnen, der in der Heimat die Opfer der Front entwerten will. Ganz gleich unter welchen Tarnungen jemals der Versuch gemacht werden würde, diese deutsche Front zu stören, den Widerstandswillen unseres Volkes zu untergraben, die Autorität des Regimes zu schwächen, die Leistungen der Heimat zu sabotieren, der Schulde wird fallen. Nur mit einem Unterschied, dass der Soldat an der Front dieses Opfer in höchste Ehre bringt, während der andere, der dieses Ehrenopfer entfernt hat, in Schande stirbt. Unsere Gegner sollen sie nicht täuschen. In den 2000 Jahren der uns bekannten deutschen Geschichte ist unser Volk niemals geschlossener und einiger gewesen als heute. Der Herr der Welten hat so Großes in den letzten Jahren an uns getan, dass wir in Dankbarkeit uns vor einer Vorsehung verneigen, die uns gestattet hat, Angehörige eines so großen Volkes sein zu dürfen. Wir danken ihm, dass wir angesichts der früheren und kommenden Generationen des deutschen Volkes auch uns in Ehren eintragen können in das unvergängliche Buch der deutschen Geschichte. Mein Führer, Männer des Deutschen Reichstages, wiederum darf ich Dolmetsch des Reichstages sein und damit Dolmetscher unseres ganzen Volkes. Wie gewaltig die Zeit ist, in der wir leben, hat der Führer eben in ebenso gewaltiger Weise vor uns ausgeführt. Welch riesige Siege unsere Truppen errungen haben, ist jedem von uns bekannt. Waffentaten wurden vollbracht, die sich in jeder Weise anreihen können an die größten Waffentaten unserer glorreichen Vergangenheit. Ein Weltkrieg ist ausgebrochen im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Krieg zwischen zwei Welten, wie es der Führer sagte, der Welt des Aufbaus und der Welt der Verwesung. Sie, mein Führer, haben uns eben den Heldenkampf unserer Kämpfer und unserer Truppen noch einmal ins Gedächtnis gerufen, ihrer gedacht und ihnen gedankt. Sie haben weiter soeben wieder das Recht unseres Volks erneut gesichert und festgestellt. Ich darf nun Ihnen, mein Führer, als rangältester Soldat unserer Wehrmacht, Ihnen als unserem obersten Kriegsherrn danken und aussprechen, was Sie für uns Soldaten alles getan haben. Wir kennen Ihre gewaltigen Gedanken, sowohl für die Führung dieser Kämpfe als für die gewaltige Rüstung, die Sie für diese Kämpfe geschmiedet haben. Ich kenne vielleicht aber auch besser wie jeder andere Ihre unvergleichlichen großen Sorgen, die Sie bei Tage und bei Nacht für unser Volk, für das Reich und für seine Wehrmacht getragen haben. Ich kenne auch die gewaltigste Sorge, mein Führer, die Sie damals tragen mussten, vor der Entscheidung anzutreten, um die gewaltigste Macht der Zerstörung, um ihr entgegenzutreten. Nicht nur, wie Sie sagten, um Deutschland zu retten, auch Europa. Im wahrsten Sinne war diesmal das Abendland mit all seinen Werten und all seiner Kultur bedroht. Aber Ihr starkes Herz und Ihr Genie ist dieser Bedrohung entgegengetreten. Und wir wissen, dass mit Ihnen auch der endgültige Sieg sein wird. Ihre Führung und Ihre Soldaten haben den gewaltigsten Kampf aufgenommen. Einen Kampf, dem, das dürfen wir mit Stolz sagen, keine Wehrmacht der Welt hätte führen können. Unbegrenzbar ist unser Vertrauen, glühend unser Dank und unerschütterlich unsere Treue. Wehrmacht und Volk sind ein granitener Block, auf dem Sie feststehen können, mein Führer. Was auch immer Sie fordern, es wird erfüllt werden. Jedes Opfer, das sein muss, wird gebracht, bis der Sieg erreicht ist. Und dass wir die Zuversicht dieses Sieges in uns tragen, genauso wie Sie, mein Führer, jeder einzelne Ihres Volkes, das wissen Sie. Stärker denn je zuvor. Und dass Sie, mein Führer, der Garant dieses Sieges sind, das haben wir Ihnen schon oft zujubeln dürfen. Wir haben jetzt nur noch eines wieder zu tun, von der Allmacht zu erflehen. Gott segne unseren Führer, Gott schütze unseren Führer und unser Reich. Oh. lebt der Führer! Ich